Gespräch des Händlers und des jungen Genossen aus dem Lehrstück Die Maßnahme. Werden Sie übrigens die Kulis bewaffnen? Vielleicht, vielleicht. Ich weiß, wie man einen Kuli behandelt. Du musst einem Kuli so viel Reis geben, dass er nicht gerade stirbt. Sonst kann er nicht für dich arbeiten. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich aber sage, nein, nein, nein. Wenn die Kulis billiger sind als der Reis, kann ich einen neuen Kuli nehmen. Ist das richtiger? Ja, das ist richtiger. Wann werden Sie übrigens die ersten Waffen in den unteren Stadtteil schicken? Bald, bald. Du müsstest sehen, wie die Kulis, die mein Leder verladen, meinen Reis essen. Was meinst du, zahle ich viel für die Arbeit? Nein, aber ihr Reis ist teuer und die Arbeit muss eine gute sein, aber ihr Reis ist ein schlechter. Ihr seid kluge Leute. Und wann werden Sie die Kulis bewaffnen? Nach dem Essen können wir das Waffenlager besichtigen. Ich bin dir jetzt mein Leib lieber. Song von Angebot und Nachfrage. Reis gibt es oben am Flusse, unten am Ufer des Meeres brauchen die Leute Reis. Wenn wir den Reis in den Lagern lassen, wird der Reis für sie teurer. Die den Reis kann schleppen, kriegen dann noch weniger Reis. Dann wird der Reis für mich noch billiger. Was ist eigentlich Reis? Weiß ich, was ein Reis ist, weiß ich, wer das weiß. Ich weiß nicht, was ein Reis ist, ich kenne nur keinen Reis. Der Winter kommt, die Kulis brauchen Kleider. Da muss man Baumwolle kaufen und die Baumwolle nicht hergeben. Wenn die Kälte kommt, werden die Kleider teurer. Die Baumwollspinnereien zahlen zu viel Lohn. Es gibt überhaupt zu viel Baumwolle. Was ist eigentlich Baumwolle? Weiß ich, was eine Baumwolle ist, weiß ich, wer das weiß. Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist, ich kenne nur ihren Preis. Dadurch wird der Mensch teurer. Um das Fressen zu schaffen, braucht man Menschen. Die Köche machen es billiger, aber die Esser machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen. Was ist eigentlich ein Mensch? Weiß ich, was ein Mensch ist, weiß ich, wer